Wölferadio, der VfL-Podcast mit Lenny Nero. Dort 3-1, schöner kann man das nicht spielen. Stuttgart fähig 2, North in the complete defense. Brilliant stuff, oh, it's got in for the goal of the season. Hallo und herzlich willkommen zur 100. Ausgabe des Wölferadios und schön, dass ihr mit dabei seid. Und ja, ich hätte es gerne in einer Zeit gemacht, wo es um den VfL Wolfsburg ein bisschen besser bestellt ist. Aber so fallen die Jubiläen und die müssen wir dann halt so feiern, wie sie fallen. Und ja, aber als ob es nicht noch schlimmer kommen könnte nach der Niederlage gegen den Hamburger SV. Ich habe mir heute noch Verstärkung rangeholt und das ist der Malte. Hast du denn die Niederlage gegen Hamburg schon verdaut? Ich wollte eigentlich nur was Positives anfangen, ja, und dir alles Gute zu wünschen. Danke, dass ich in der 100. Sendung sein darf. Danke, danke. Please hold the line. Bitte warten. Please hold the line. Bitte warten. Please hold the line. Bitte warten. So, jetzt müssten wir wieder da sein eigentlich, weil der Broadcast kurz unterbrochen war. Ja, das ist immer so auf dem platten Land mit dem WLAN nicht so ganz einfach. Du wolltest dich gerade noch mal vorstellen, brauchst du? Nein, ich wollte schon mal Hallo sagen. Weil wir haben ja letztendlich auch die Sache, da ganz moderne Technik mit dabei, die wir hier dann tatsächlich auch einsetzen können. Ja, auch da noch mal Lobhudelei, magst du nicht trotzdem, also was der Lenny hier geschaffen hat, einfach bei ihm oben im Turmzimmer, sensationell, dass, ja, wenn dann die Technik mal nicht so klappt, er regt sich mehr auf als ihr hoffentlich. Ja, deswegen. Wichtig ist aber, dass ihr euch entsprechend auch einschaltet hier und auch letztendlich mitmacht. Und wir wollen reden über das Spiel gegen den Hamburger SV. Das war ja für den Arsch. Jetzt fragst du zum dritten Mal nach. Ich dachte, ich kann... Nein, du kannst dich nicht drumherum winden, die ganze Nummer. Wie hast du es denn verdaut letztendlich auch? Ich habe tatsächlich mich abends hingesetzt und dachte, jetzt musst du irgendwie so einen Motivationsfilm gucken, wo du dich ein bisschen... Keiner hatte Bock, ein Frustbierchen zu trinken. Ich habe dann einen Boxerfilm geguckt, der leider so ein totgeglaubter Leben länger. Das war dann doch eine Geschichte des HSV 02 und ich bin ein bisschen gefrustet da rausgegangen und dachte nur, was, da hättest du dich einfach mal betrunken. Verdauen kann man sowas nicht, weil man hat so ein bisschen geahnt und es ist auch wahr geworden, unfassbare Vorstellungen, die da leider geboten wurde, von beiden Seiten, also positiv von den Hamburgern, von uns eher negativ. Ja. So kann man nicht auftreten. Und vor allen Dingen, wie man auch nicht auftreten kann, wir haben noch ein, zwei Sachen nochmal, sag ich mal, rausgestrichen hier an der Stelle. Der VfL Wolfsburg hat zwar 53% der Zweikämpfe gewonnen, am Samstag mal ganz tief in die Materie einzusteigen, aber, und da kommen wir dann auch schon wieder da drauf, der Hamburger SV ist 5 Kilometer mehr gelaufen als die Wolfsburger. Und das in so einem wichtigen Spiel, das in so einem Moment, wo man dann ja relativ lange auch einem Rückstand hinterhergelaufen ist, mit dem 0-2 schon zur Pause, da muss eigentlich eine Reaktion kommen. Ja, die hatten anscheinend Bleigewichte an den Beinen. Also warum dann da nicht gelaufen wird und, wie man immer so schön sagt, Gras gefressen wird, verwunderlich. Klar, die Hamburger haben so eine leichte Euphorie. Bei uns ist gerade einfach nur alles mies. Also ich glaube, der Abgang von Reppe war letztendlich auch so ein kleiner Punkt, der einfach nur mehr Frust schafft. Ich glaube, man kennt das, wir alle kennen das, wenn man mal zur Arbeit geht und nicht so einen Bock hat. Aber das darf da natürlich nicht sein. Man muss da irgendwie sich da motivieren. Dafür sind es halt Profis. Also so total unverständlich. Und ja, das hat uns dann dieses 1-3, wobei mich ganz massiv, wer es gehört hat, auch bei Wölferadio Arena Live, das Tor zum 3-1 mit diesem Elfmeter, wo dann keiner mehr hinterhergegangen ist, nachdem Castells dann zweimal, glaube ich, pariert. Und ja, die Hamburger können den Ball dann quasi ins Tor dreschen. Da habe ich mich massivst drüber aufgeregt, weil das ist etwas, was im Abstiegskampf überhaupt nicht geht, alleine um letztendlich auch mal ein Zeichen zu setzen. Ja, also es geht nicht, dass man irgendwie zwei Nachschüsse nach einem Elfmeter zulässt. Also da hast du natürlich deine Emotionalität freien Lauf gelassen. Genau an der Stelle konnte ich auch mal zuhören. Ich habe leider arbeiten müssen, aber ich bin ein bisschen zusammengezuckt. Wo sollen wir anfangen? Wo wollen wir anfangen? Wir fangen einfach mal an bei den Tabellen. Fangen wir doch mal an beim Tabellenstand. Also das ist ja das, was uns die ganze Geschichte jetzt hier eingebrockt hat. Ne, der VfL Wolfsburg steht auf dem 16. Tabellenplatz. Ja, und hat 30 Punkte, 2 Punkte Vorsprung auf den direkten Abstiegsplatz HSV. Und ja, der Der Sportclub Freiburg, der FSV Mainz 05 sind weggezogen, muss man ganz ehrlich sagen, mit 3 Punkten 33. Das ist schon fast die halbe Miete. Die müssen, glaube ich, nur noch einmal gewinnen in zwei Spielen. Wir müssten am besten zweimal gewinnen. Am besten, ja, oder zumindest 4 Punkte holen. Wo die herkommen sollen, da können wir uns ja gleich auch nochmal drauf. Die brauchen nur einen Unentschieden. Da können wir uns, glaube ich, auch noch ein bisschen machen. Und da können wir uns auch noch ein paar Gedanken machen, sagen wir es mal so, weil das Torverhältnis spricht eigentlich immer noch für uns, aber das heißt ja an dieser Stelle dann auch letztendlich nichts. Und wir stellen uns natürlich ernsthaft die Frage, wie ganz, ganz viele VfL-Fans auch, wo sollen denn bitte schön die Punkte herkommen? Ja, ja, aus einer vernünftigen Einstellung, die es irgendwie nicht gibt, wo sie herkommen soll. Ich habe mir überlegt, sollte man vielleicht mal einen Mentalcoach, Psychologen, keine Ahnung. Warum schaffen es die anderen, warum wir nicht? Ja, man kann jetzt streiten, hätte Gomez weggegeben werden sollen. War oder ist Labbadia der richtige Mann? Das ist alles so lirum larum hypothetisch und mir auch zu blöd jetzt, weil prinzipiell kann man, glaube ich, sagen, Labbadia hat Erfahrung, genau im Umgang damit, auch mit der Medienarbeit, so, da ist ja bei uns auch vieles letztendlich falsch gelaufen in der Kommunikation nach außen. Da war er, glaube ich, schon der entspannteste Typ oder Mann, den man sich so hätte holen können. Aber er erreicht die Mannschaft nicht, wo ich jetzt, also fast schon wieder, das sind ja alles nur Menschen, aber ich glaube, da ist er auch die ärmste Sau, der irgendwie auch da eine Mannschaft bekommen hat, die ja auch nicht will. Und wenn man das dann heute liest, auch in der Sportbild, die Geschichte von wegen, da hätten sich dann Spieler hingestellt oder ein Spieler, mit dem Trainer holen wir keinen Punkt mehr, sowas ist natürlich dann auch kontraproduktiv. Jetzt auf die Berichterstattung treten, kommen wir natürlich auch gleich nochmal, was wir insgesamt als Verein für ein Bild abgeben. Aber im Moment wollen wir uns erst noch ein bisschen mit dem Spiel beschäftigen und natürlich euch da auch immer wieder mit einbinden. Und jetzt schauen wir dann nochmal auf die ersten Reaktionen. Wie gesagt, auch immer nochmal die Möglichkeit anzurufen und auf der Wölfe-Radio-Hotline 0157 890 70 123. Gerne ruft an, sagt eure Meinung und dann werdet ihr hier in die Sendung live reingeschaltet. So, ja, und inzwischen sind auch ein paar Leute dabei, die das angucken. Jan Lindner schreibt zum Beispiel: Ich habe leider keine Hoffnung. Wir schalten das Ding nochmal quasi runter und gucken uns nochmal die Situation an, die es am Samstag nach dem Spiel gegeben hat. Da war es ja so, dass die Mannschaft sich nicht richtig in die Kurve getraut hat, dann aber auch tatsächlich sich hinterher in der Kabine zusammengesetzt hat nochmal. Und in der Mixzone haben die Journalisten ganz lange warten müssen, bis dann überhaupt mal ein oder zwei Leute mal aufgetaucht sind. Und die zwei, die aufgetaucht sind und sich sozusagen gestellt haben, war zum einen Maxi Arnold. Was soll ich denn jetzt sagen? Nee, ich glaube auch nicht mehr dran, oder? Nee, das bringt mir da auch nichts, oder? Jeder hat das Spiel doch heute gesehen. Wenn da jetzt nicht alle Alarmglocken geläutet haben, dann keine Ahnung, aber wir sind auf das angewiesen, was wir hier haben und da müssen wir verdammt nochmal uns den Arsch aufreißen. Ja, soweit Maxi Arnold und Kuhn Castells, also vielleicht auch eine Ergänzung von mir, weil ich ja sozusagen direkt vor ihm stand. Also der hat sehr am Boden gewirkt, logischerweise nach dem Spiel, aber er hat natürlich auch eine gewisse kämpferische Natur an den Tag gelegt, möchte ich mal sagen. Also dass er da den fragestellenden Reporter nicht aufs Maul gehauen hat. Ich habe mich gar nicht getraut, eine Frage zu stellen, ehrlich gesagt. Weil das war schon heftig. Und weil der liebe Maxi Arnold ja auch immer so ein bisschen in der Kritik steht, auch von vielen Wolfsburg-Fans auch so ein bisschen symptomatisch vielleicht auch genommen wird für den Saisonverlauf und vom Leistungsvermögen her. Also am Samstag hat es nicht unbedingt an ihm gelegen, wenn man auf die Zahlen auch nochmal guckt. Ne, eine Passquote von 87%, der VfL hatte insgesamt nur, glaube ich, 78%. Und auch 57% der Zweikämpfe ist für einen offensiven Mittelfeldspieler eigentlich eine sehr, sehr gute Zahl. Wenn dann Leute wie Felix Udukay, den ich total mag und auch total schätze, junger Spieler, jetzt wieder erst Comeback gegeben, der hat dann tatsächlich weniger einen guten Tag gehabt, muss man ganz ehrlich sagen, jedenfalls wenn man es auf die Zahlen letztendlich runterbricht. Passquote 75% und als zentraler Abwehrspieler nur 48% gewonnener Zweikämpfe, das ist natürlich dann letztendlich auch ein Stück weit zu wenig. Das ist nur mal so quasi die Variante, wenn man dann auch so Spieler mal letztendlich auch vergleicht. Ja, und dann hören wir uns jetzt gleich auch nochmal an, was der liebe Kuhn Castells gesagt hat nach dem Spiel. Ja, natürlich ist es klar, dass die Fans unzufrieden sind. Wir sind es auch an die erste Stelle über uns selbst, über uns als Mannschaft, dass es nicht geht und dass wir es nicht auf den Platz kriegen. Und ja, das können wir beeinflussen und wie gesagt, das müssen wir so schnell wie möglich wieder hinkriegen. Wir haben noch 2 Spiele und wir schauen jetzt das nächste Spiel an und da versuchen wir alles zu machen, um da 3 Punkte zu holen. Und ja, am Ende werden wir sehen, wo wir stehen oder wo wir rauskommen. Ja, Kuhn Castells, auch da nochmal wie er gewirkt, er kam raus, wollte relativ schnell vorbei, hat sich dann, ich will nicht sagen, fast vorbeigeschlichen, aber die Journalisten stürzten dann drauf und hat sich dann doch noch genötigt gesehen, noch ein paar Worte zu sagen. Also war relativ cool und gelassen, hat auch die Mannschaft nach diesem Elfmeter, über den wir gerade vorhin gesprochen haben, ja, so ein bisschen in Schutz genommen und gesagt, ja, wir wollten ja dann, wenn ich den Ball halte, müssen wir ja auch schnell umschalten und dann brauchen wir Leute nach vorne, deswegen sind auch nicht alle bis runter zur Grundlinie dann gerannt, aber deswegen dein Torfeld, das ist auch komisch. Ja, und nicht nur komisch das Ganze, sondern auch, ja, hat ja dann auch zur Eskalation letztendlich geführt. Und ja, das ist natürlich dann auch dieses Bild, was der Verein im Moment abgibt, was wir alle abgeben, von der Mannschaft natürlich auch. Malte hat eben auch gerade schon das Thema Rapper angesprochen, aber das, was auch dann letztendlich über die Medien transportiert wird, ist natürlich das, was auch zum Beispiel nach Schlusspfiff oder dann auch am nächsten Tag beim Training auch abgelaufen ist. Und ja, wie uns dann auch letztendlich dieses Bild dann auch verfolgt, das hören wir uns jetzt mal kurz an. Und eine völlig verunsicherte Mannschaft, die sich am Ende nicht in die Kurve traut. Ausnahmen Max Grün, Paul Verhaag und Maxi Arnold. Was bringt das denn? Alle raus! Hey! Wenn ihr hierher kommt, ihr werdet ihr zerstört die. Das sind Millionäre. Ich sage dir, wenn der Abstand fällt, haben sie einen Vertrag, nur einen Vertrag für die Bundesliga, dann gehen sie weg. Aus dem hässlichen Wolfsburg, in dem ich geboren bin. Und ich sage mal, ich bin stolz, Wolfsburger zu sein, aber die nicht. Ja, zu Beginn eine kurze Reportage, wie es dann nach dem Schlusspfiff passiert ist. Da wurde ja auch dann noch geschrien und Maximilian Arnolds Stimme war ja auch zu hören. Was soll das jetzt und so? Da ging man dann direkt in die Diskussion auch rein. Ja, das Zweite haben die Kollegen vom NDR bei Facebook reingestellt. Sollte auch nochmal verdeutlichen, wie da gerade auch die Berichterstattung läuft. Da waren ja ein paar Fans am Sonntag beim Training und haben dann auch die Mannschaft ja entsprechend beschimpft mit ihr seid eine Schande, wir sind Wolfsburger und ihr nicht und so weiter und so fort. Ich glaube, da wird auch im Moment ja sehr viel durcheinander geworfen. Man kann diesen Frust so gut verstehen. Ich meine, wie schlimm kann es denn noch werden bei uns letztendlich auch? Und es macht auch wenig Spaß und Freude, dem Ganzen natürlich zuzugucken und man hat auch immer das Gefühl, ja, da kam ja da jetzt auch raus, Stichwort Identifikation, was immer wieder gespielt wird, dass die Mannschaft, ja, sagen wir mal so, da auch sich mit dem Standort nicht identifizieren kann oder auch mit der Stadt. Und aber wir Wolfsburger, wir wollen das so gerne, dass das ist. Und letztendlich müssen wir auch dazu sehen, dass wir genau so eine Mannschaft dann irgendwann mal auch bekommen. Das ist, dann geht dann auch in die Zukunft dann auch gerichtet, dass wir solche Spieler dann auch letztendlich verpflichten. Und ja, unterm Strich ist dann natürlich die Frage, was solche Maßnahmen da irgendwie bringen. Also da hinzugehen zum Training, laufen die dann schneller oder besser? Das sind alles so Sachen, wo man klar den Frust verstehen kann und das muss auch mal raus und so weiter. Die Frage ist, ob das jetzt der richtige Weg ist, für die letzten 2 Spiele nochmal alles zu mobilisieren und vielleicht dann auch die Mannschaft doch nochmal irgendwie zu motivieren, weil ja, ich kann es mir nicht vorstellen, dass es dann irgendwie besser läuft, wenn man dazu greift, aber insgesamt ist das natürlich dann auch, und dem müssen wir auch uns bewusst sein, was dann ein Bild des Vereins, und da tragen wir Fans natürlich auch maßgeblich zu bei, was so ein Bild des Vereins auch letztendlich ausmacht. Und da ist dann sowas dann natürlich unterm Strich unschön aus meiner Sicht, auch wenn ich das natürlich total gut verstehen kann, wie es dann letztendlich dann auch gelaufen ist. Letztendlich zieht sich diese schlechte Stimmung, wie wir sie haben, auch durch, ja, ich sag mal, durch alle Bereiche. Und selbst die Medien sind da ja auch so, dass sie uns nicht ganz insgesamt wohlgesonnen sind, sagen wir es mal so. Da greift das auch immer wieder gerne, dass so kleine Geschichten wie heute im Trainingslager, glaube ich, wo dann der der Busfahrer einmal falsch gewendet hat, dann gab es einen kleinen Unfall und dann ist das auch symptomatisch, haben sich noch irgendwelche Bauarbeiter, die ja zitiert werden, geäußert. Es passt natürlich alles rein, was sonst keine Schlagzeile wert ist, aber so ist es dann letztendlich auch. Viele Medienvertreter, insbesondere die auch in Wolfsburg beheimatet sind, die regt das auch sehr, sehr auf, was um den VfL Wolfsburg passiert. Und einer, der hat sogar einen offenen Brief geschrieben in der Zeitung, einen Artikel, einen unsachlichen Artikel. Und den rufen wir jetzt gleich mal an. Nämlich, das ist der Andreas Pahlmann von der Wolfsburger Allgemeinen Zeitung, der Sportchef. Der hat sich nämlich vor allen Dingen an die Bosse bei VW gewandt und gesagt, da müsste doch sich entsprechend was tun. In seinem Brief hat er dann auch gesagt, von wegen, dass man da in der Pflicht wäre, bei Volkswagen den Bundesliga-Standort zu erhalten oder im schlimmsten Fall auch dann wiederzugeben. Und war deswegen auch nochmal ganz interessant, weil sich dann in dieser Woche auch der neue Aufsichtsratschef Frank Wittermark geäußert hat, wie er denn die Lage beim VfL sieht. Ich glaube, das war auch nochmal wichtig. Und da hören wir uns jetzt auch nochmal einen Ausschnitt an, bevor wir dann zu Andreas Pahlmann kommen. Wir planen für den Klassenerhalt. Das ist ganz klar die Priorität, aber es ist auch klar, dass wir an der einen oder anderen Stelle in den Strukturen und Prozessen uns hinterfragen müssen. Wir werden das mit Augenmaß tun, weil weiß Gott nicht alles schlecht ist. Wir haben viele, viele gute Arbeit hier auch geleistet. Wir hatten sicherlich auch ein bisschen Pech, zum Beispiel mit Verletzungen, aber trotzdem ist auch nicht alles gut und richtig gewesen. Das werden wir ganz sorgsam aufarbeiten, aber im Moment ist nur eine Priorität, die zählt. Und das ist, die Mannschaft zu unterstützen, zusammen mit dem Trainerteam, dass wir die Klasse halten. Aber entscheidend ist, dass wir zusammenhalten, dass wir den Glauben an den Verein haben. Und am Ende des Tages gehen wir gemeinsam. Und wenn es am Ende des Tages in die zweite Liga ist, so sehr wir das alle vermeiden möchten, dann werden wir auch das tun und wir werden wiederkommen. Das muss unser Anspruch sein. Aber ich glaube zutiefst noch daran, dass wir die Klasse halten können. Ja, das ist natürlich schön zu hören, dass sich ja auch Frank Witter, der auch Finanzvorstand ist bei VW, da in diese Richtung geäußert hat. Und ging, glaube ich, genau auch in die Richtung, wie es Andreas Pahlmann dann auch ja geschrieben hat in seinem Brief, dass dann auch jetzt mal so eine Äußerung kommt. Und den begrüßen wir jetzt ganz herzlich am Telefon. Hallo Andreas. Hallo. Ja, ich glaube, Malte, du musst ein bisschen dich daran an das Übertragungsgerät. Dann ich gehe mal so wieder rum. Da oben, genau. Andreas, grüß dich. Schön, dass es noch geklappt hat. Ja, ich habe eure Sendung verfolgt. Glückwunsch zur 100. Aber ich habe natürlich auch mitbekommen, dass ihr ein paar technische Probleme habt. Ja, ein paar ist gut. Aber das, wie gesagt, jetzt läuft. Jetzt läuft. Freut mich. Ja, wir haben quasi dich schon fast ein bisschen abgehandelt, aber natürlich logischerweise leider nur ohne dich direkt an der am Rohr gehabt zu haben. Dieser Brief, den du geschrieben hast, beziehungsweise dieser unsachliche Text, wie du es ja selber formuliert hast, da gab es eine Menge Resonanz drauf. Was genau und was hat dich daran vielleicht auch ein bisschen überrascht, als das kam? Also, was mich an der Resonanz tatsächlich überrascht hat, war die Menge. Also, dass sehr viele Leute drauf reagieren, jetzt auch auf verschiedenen Wegen. Hast du es denn direkt nach dem Spiel geschrieben oder musst du da noch erstmal was sacken, sozusagen? Nee, ich hatte am Samstagabend dann, als ich dann zu Hause war und das Spiel noch ein bisschen reflektiert habe und im Fernsehen lief Helene Fischer und das konnte auch nicht so richtig ablenken und der Frust war noch da und schon überlegt, irgendwie irgendeine Form zu finden, die vielleicht ein bisschen ungewöhnlich ist, aber geschrieben habe ich dann am Sonntag Mittag. Jetzt ist es ja so, dass wir auch uns natürlich die ganze Zeit gefragt haben, die ganzen Maßnahmen, die jetzt auch ergriffen worden sind, Kurztrainingslager, da seid ihr ja auch mit dabei und begleitet das ja letztendlich auch. Die ganzen Maßnahmen und auch die Berichterstattung über den VfL Wolfsburg, der ja alles andere als positiv letztendlich auch gewesen ist. Wie schätzt du das ein? Was haben wir denn noch für Möglichkeiten auch? Und sind das jetzt die richtigen, die das Trainerteam oder auch der Verein ergriffen haben? Oh, das ist natürlich eine extrem komplexe Fragestellung. Vielleicht müssen wir zwei Dinge erstmal voneinander trennen, weil ich glaube tatsächlich, dass die aktuelle strukturelle Problematik an der VfL, an der vor allem der Aufsichtsrat jetzt arbeiten muss, gar nicht so wahnsinnig viel sportlich mehr bewirkt oder mehr bewirken kann. Es sind hier zwei Spiele. Der Trainer versucht das zu tun, was in seiner Macht steht. Er macht ein Trainingslager, versucht die Jungs ein bisschen abzuschirmen, um mit ihnen jeden Tag ein bisschen konzentrierter arbeiten zu können. Das ist sicherlich nicht blöd, aber ob was bringt, wenn man dann am Samstag in Leipzig, zweite Geschichte, strukturell ist natürlich der VfL jetzt dabei, sich völlig neu aufzustellen. Da muss man jetzt gucken, der erste Eindruck, nachdem Frank Witter gestern bei der Mannschaft war, beim Verein war, danach auch öffentlich gesprochen hat, was nicht selbstverständlich ist für jemanden so in der Position. Das ist schon mal ganz gut, dass da jemand nicht hinstellt und Flagge zeigt, dass man nicht das Gefühl hat, dass hier komplett tatenlos zugesehen wird, wie der Verein in den Abgrund taumelt. Da muss man jetzt mal abwarten und gucken, das wird sicherlich nicht ganz schnell gehen, aber es sollte auch nicht zu lange dauern, bis man wieder Leute hat, mit denen man auch so sportliche Probleme auch bereden kann, weil daran fehlt es momentan ganz eben. Ja, so könnte man ja sagen, VW hat gehört, was du da geschrieben hast, dass sich Frank Witter da gleich geäußert hat. Du bist schon ins Hochhaus eingeladen worden. Ja, nee, aber es gibt eh schon zu viele Kollegen unserer Branche, die mich ein Stück weit zu wichtig nehmen. Also das geht für mich mir wahrlich nicht anziehen. Ich glaube schon, dass der Frank Witter da auch strukturell genug Bescheid weiß über Management und über Führung und sich die Gedanken auch machen kann, ohne dass er da solche Geschichten lesen muss. Sehr schön. Das war Andreas Ballmann von der Wolfsburger Allgemeinen Zeitung, dem wir hier zur 100. Sendung mal eben kurz reingebeamt waren. Und ich bin begeistert, es hat geklappt. Bleibt dran, dann steht die Leitung. Ich wünsche euch vor allen Dingen technisch auch für den Rest der Sendung alles Gute. Ja, danke. Wir sind nämlich auch fast gleich durch und bis demnächst. Vielen Dank für deine Zeit. Wir sehen uns am letzten Spieltag. Ciao. Ja, soweit Andreas Ballmann von der Wolfsburger Allgemeinen Zeitung. Jetzt haben wir noch gute Laune. Jetzt haben wir gute Laune, dass das geklappt hat. Ich hoffe, es hat überhaupt einer was gehört. Das ist mir auch so eine Geschichte. Ja, manche schimpfen nur über dein technisches Equipment. Ja, es ist. Ja, was wieso? Was ist denn gegen mein Equipment zu sagen? Also, ja. Du lenkst schon wieder ab. Bei den Sachen, die jetzt endlich auch. Also, die wichtig sind. Ja, Mann. Ist doch egal. Schatz, ich kann jetzt auch nicht. Nee. Ich wollte jetzt mal wieder seriös werden. Hast du bei ihm rausgehört? Ich meine, sind ja auch die Beobachter sehr von der Presse bei uns sind ja auch relativ immer nicht dicht da dran. Hast du da ein bisschen Hoffnung auf Aufbruchstimmung auch von der Seite gehört gerade? Ich weiß nicht, was so ein Brief bewirken kann. Ich finde es halt erstmal so, aus professioneller Sicht sowas durchzukriegen, durch die Textredaktion schon mal Respekt und Hut ab und dass sie das mitmachen. Aber ich glaube, genau damit wollten sie auch ein Zeichen setzen. Und ob es ankommt, hat er gerade schon gesagt, wir werden es am Samstag sehen. Ich hoffe es, weil was doch hinter uns allen steht, wir wollen es doch auch. Also, wir wollen es auch, nicht, ja. Wir wollen die Jungs ja nicht zerstören, auch. Wir wollen nicht irgendwen was Schlechtes, sondern wir wollen es doch genauso, aber dieses Herzblut, diese DNA muss halt einfach auch sich dann auf die Mannschaft jetzt übertragen. Aber wie wir die erreichen, ja, sollen wir Einzelgespräche führen? Du fängst rechts an, ich links. Ja, aber manche wollen ja gar nicht reden, habe ich so den Eindruck. Ich spreche auch nicht alle Sprachen. Naja, das kommt vielleicht auch noch dazu. Ich bin ganz begeistert. Seit 11 Minuten läuft dieser Stream ununterbrochen. Ich glaube, jetzt fangen wir nochmal von Wahrscheinlich werden jetzt alle Champions League gucken und alle raus sind aus diesem komischen... Wir haben noch ein Programm für euch für eine Dreiviertelstunde. Ja, genau. Aber ihr habt doch vielleicht noch das ein oder andere... Alles Gute zum Jubiläum. Hey, endlich mal einer, der sagt vielen, vielen Dank, liebe Melli. Warte, ich hab ja dieses ganze... Ja, werdet ihr vielleicht vermisst haben, natürlich heute das Kurzpassspiel, werde ich dann wieder einführen beim nächsten Mal, das wird dann das nächste Mal wieder stattfinden. Aber ich habe natürlich auch den Eintracht Braunschweig letzte Woche, den wollte ich Malte erzählen, der ist so gut, den müsst ihr gehört haben. Ne? Oh Gott, jetzt muss ich lachen. Ein Eintracht Braunschweig, ich habe noch gar nicht erzählt, ein Eintracht Braunschweig-Fan kommt zu den Polizisten und sagt, haben Sie gewusst, dass meine Frau fremd geht? Sagt der Polizist, das ist okay. Nein, natürlich nicht. Sagt der Mann, sehen Sie, dann bin ich doch nicht der Letzte, der es erfährt. Okay, gut. Also der durfte nicht fehlen, aber der durfte nicht fehlen. Eintracht Braunschweig geht's der Woche. Ja, und ansonsten ist ganz viel gebacken, auch am Wochenende ganz, ganz viele Wolfsburger fahren mit nach Leipzig und unterstützen da die Mannschaft und dann werden wir auch tatsächlich hoffentlich was mitnehmen. Wie ist dein Gefühl so? Ich habe momentan, was die Spiele angeht, kein wirkliches Gefühl. Einerseits, die Leipziger sind nicht so gut drauf, dass man da wirklich eine Chance hat. Andererseits, die bäumen sich vielleicht dann an uns wieder auf. Ich kann es momentan... Von Mainz kriegen die da 3-0 auf den Sack, weißt du, und gegen uns spielen sie wahrscheinlich wieder wie die jungen Götter da, obwohl da ganz viele Leute auch ausfallen. Stefan Heinemann will Tipps von uns. Tipps. Was ist denn dein Tipp? Fürs Leipzig-Spiel? Fürs Leipzig-Spiel. Ne, ich denke ja immer positiv. 2-3. 3 Tore? Okay, jetzt muss mir der Malte auch mal sagen, wer soll denn bitte die Tore machen? Kastelt. Jetzt kommen wir aber jetzt mal ernsthaft. Warum nicht? Also man muss auch manchmal, möglicherweise wird es irgendwie, der Geist von Teistung wird jetzt aufleben und die explodieren und dann stolpert irgendwie Paul Verhaag einen rein. Und der ist gesperrt übrigens in Leipzig, aber das macht nichts. Hätte sich besser vorbereiten müssen. Ja, aber auf jeden Fall, ich glaube ja an einen Unentschieden, an ein 1-1 in... Das wird so einfach in Leipzig und dann an ein deutliches 2-0 am letzten Spieltag gegen den 1. FC Köln zu Hause. Soweit meine Tipps. Und Christian sagt nochmal, wir gewinnen in Leipzig und Köln spielen unentschieden. So, ja. Ja, und dabei müssen sich den Allerwertesten aufhalten. Ja, so sieht es letztendlich aus. Ja, also wie gesagt, wir sind noch nicht, und das möchte ich an dieser Stelle auch nochmal ganz, ganz deutlich sagen, das vielleicht so als Schlussappell, vielleicht haben wir Glück und der Stream, der jetzt, warum läuft denn der Stream jetzt stabil? Das muss mir mal auch mal erklären, egal. So, auf jeden Fall, das möchte ich als Appell nochmal loswerden. Und zwar, auch wenn es, und das ist so die Gefahr, die wir haben diesen gefühlten Abstieg jetzt kassiert durch die Niederlage gegen Hamburg. Aber es ist noch alles drin. Und wir wissen aus der Vergangenheit selber sehr, sehr genau, was das heißt und was auch an den letzten Spieltagen noch passieren kann. Da haben Leute gedacht, wir brauchen nur noch einen Unentschieden. Ja, und schon wurde das Spiel verloren. Auf der anderen Seite haben dann Mannschaften den Klassenerhalt geschafft, wo man dachte, wie haben die das denn jetzt geschafft? Also das sind alles so Geschichten. Und ich erinnere daran bei den Hamburgern, ja, da ist noch gar nicht so lange her, vor ein paar Wochen, da wollten die Fans die durch die Stadt jagen. So. Und das darf man alles nicht so ganz aus den Augen verlieren, weil die haben jetzt sozusagen, wir haben jetzt die Phase, die Hamburger vor ein paar Wochen schon mal hatten, aber die haben sie auch gehabt und sie haben sie überstanden und sind da jetzt einigermaßen wieder, sagen wir mal, so stabil geworden, dass sie nochmal ranriechen konnten, obwohl sie eigentlich schon fast sicher weg waren. Und deswegen, es ist noch nicht vorbei, Leute, und daran müssen wir uns, glaube ich, auch so ein bisschen hochziehen, weil was sollen wir sonst tun? Und wenn wir es nicht für die Mannschaft machen, dann müssen wir es, glaube ich, für uns machen, für den Verein, weil Was sagt das sonst über uns aus, wenn wir die Flinte gleich einfach ins Korn werfen? Ich glaube, wir halt auch wieder einen drauf. Ne? Ja, typisch Wolfsburg, ja genau, Schönwetterfans wird es dann wieder heißen. Dann wird es wieder heißen, gerade auch wenn wir dann so Sachen machen wie Leute bepöbeln oder wie über den Zaun steigen oder was weiß ich, was noch alles da, was normalerweise immer gemacht wird an dieser Stelle. Macht übrigens am unteren Bildrand, ne? Die Raute. Die Raute? Nein, ich mache nicht die Raute. Hör auf. Ich kann doch die Hände ganz schnell. Ich habe jetzt wieder Redezeit geklaut, Entschuldigung. So, auf jeden Fall müssen wir es hinbekommen, dass wir an den letzten beiden Spielen nochmal irgendwie alles rauskitzeln, zumindest aus uns auch. Und ich glaube auch, und das schätze ich auch so ein, auch von den Jungs, von der Mannschaft will keiner absteigen. Das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Die sind halt komplett auch verunsichert. Bei manchen fehlt es dann auch am letzten Glauben vielleicht oder vielleicht auch am letzten Einsatz. Das geht vielleicht auch ein bisschen Hand in Hand. Und das ist halt alles total nervig. Und deswegen sieht es halt aus wie kein Bock und mir doch egal. Aber ich glaube, innerlich will da keiner absteigen. Und das vielleicht will keiner im Lebenslauf. Vielleicht läuft es auch mal ein bisschen anders, wenn man mal in Führung geht. Weil das hat man auch gesehen. Das will ich mir auch an dieser Stelle nochmal deutlich sagen. Das Spiel gegen Hamburg war bis zum Gegentor eigentlich sehr gut und in Ordnung von uns. Aber gut, sehr gut will ich nicht sagen. Aber war in Ordnung von uns. Wenn Renato Steffen das Tor da macht aus 4-5 Metern, dann muss man auch ganz ehrlich sagen, dann geht die Kiste vielleicht auch anders aus. Dann ist es vielleicht auch der Befreiungsschlag für uns. Und der Hamburger SV spielt nächstes Jahr in der zweiten Liga. Egal, wäre Fahrradkette, würden jetzt manche andere sagen, Experten, die nicht so gut aussehen wie Malte. Aber das sind alles so Geschichten, die dürfen wir an dieser Stelle nicht außer Acht nicht außer Acht lassen, dass es wir noch in der Hand haben, weil so richtig stimmt das natürlich nicht, weil die Mainzer und die Freiburger liegen da entsprechend vorne. Wenn die ihre Spiele gewinnen, dann sind wir halt maximal noch in der Relegation. Aber jetzt gilt es auch erstmal, das aller Schlimmste zu verhindern, nämlich dass die Hamburger nochmal sozusagen ranriechen. Da müssen die Frankfurter was tun, da müssen wir was tun und vielleicht klappt es ja auch. Ja, dazu passen Kommentare, die ich mal so zusammenfasse von Conny, von Melli und von Christian. Zum einen, wir schaffen das, wir halten zusammen, wir kämpfen bis zum Schluss, wer aufgibt, hat schon verloren und hinten kackt die Ente. Hinten kackt der Wolf, dachte ich. Stimmt. Hinten kackt der Wolf. Wir werden das jetzt mal ändern. Hinten kackt der Wolf. Ja, genau, wir schaffen es und wir müssen es einfach packen und die Jungs dabei unterstützen. Ja, und wie gesagt, wenn wir es nicht für die Mannschaft tun, dann müssen wir es für uns tun, müssen wir es für den Verein tun. Weil ich kann mir beim besten Willen auch nicht vorstellen, wie das aussehen soll, wenn wir dann am letzten Spieltag da in Köln nicht nochmal die Bude richtig zum Wackeln bringen. Und ja, ich hoffe, ihr seid alle dann im Stadion noch mit dabei. Oder zumindest dann auch wieder bei Würfelradio Arena Live, denn wir kommentieren das auch. Und ich hoffe, wir müssen nicht die Relegation dranhängen. Aber nein, das es, selbst dann und selbst dann haben wir immer noch alle Möglichkeiten. Ja, wie 2005 so ein Cedric Macchiardi Gedächtnistor. So, denn die Mainzer müssen auch erstmal gewinnen in Dortmund. Ja, das ist auch keine Laufkundschaft. Das Programm spricht für uns, aber ja. Ja, nochmal schön Malte nochmal wegdecken hier mit dem Restprogramm. Ja, und ja, ich hoffe natürlich, dass wir dann tatsächlich auch den ein oder anderen Punkt noch mitnehmen können und dass Frankfurt und die Gladbacher und unser alter Freund Dieter Hecking vielleicht das ein oder andere nochmal dazu tun wird. Schließlich ist er Niedersachse. Schließlich ist er Niedersachse und ich hoffe, dass dann auch tatsächlich die Punkte dann auch nach Mönchengladbach wandern. Das habe ich mir selten so gewünscht. Wie wir fahren einfach alle nach Gladbach. Nein, wir fahren nicht alle nach Gladbach. Wir gehen alle zum VfL natürlich. Ja, das wäre es eigentlich soweit jetzt von unserer Stelle. Jetzt, wo es läuft, da müssen wir jetzt aufhören. Und, aber wir haben auch schon ein bisschen überzogen, was natürlich daran liegt, dass wir das ein oder andere technische Problem hatten, wie ihr vielleicht mitbekommen habt. Aber schön, dass trotzdem der ein oder andere noch dabei geblieben ist und hier kräftig mit diskutiert hat. Und das nächste Mal habe ich auch wieder Gesprächsguthaben auf dem Handy und das nächste Mal funktioniert hoffentlich auch das WLAN besser. Obwohl, wenn man gesehen, hinten raus gar kein Problem. Ich weiß nicht, woran es liegt, aber so ist es. Aber so ist es halt auch ein Running Gag und war gar nicht vielleicht, so weil du mal aufgehört hast zu reden, deswegen ist es abgekackt. So ein Sprachsensor. Ja, ja, und immer wenn du redest, dann bleibt auch die Leitung stabil. Ja. Deswegen gehört jetzt das letzte Wort auch fast mir. 100. Sendung, wolltest du was sagen? 100. Sendung. Ich habe mich extra in die Küche begeben, den Mixer rausgeholt und Kuchen gebacken. Oh, das wäre doch nicht nötig gewesen. Ja, super. Also so. Sogar die Gabeln habe ich selbst geblasen. Aus was? Aus Papier. Acrylglas. Ja. Plastik. So, und ich würde nicht wundern, dass in dem Moment, wo wir jetzt hier reinbeißen... Die Kerzen sind im Studio nicht erlaubt, weil... genau, könnte hier ja brennen. Obwohl, vielleicht hätte es dann ja mal hier die Leitung abgefackelt. Das wäre uns, glaube ich, auch nicht... glaube ich, auch nicht anders gegangen. Ja. Ne? Aber jetzt ist dann auch so der Punkt, wo man dann nochmal genüsslich in den Käsekuchen beißen kann. Das ist ein Hammergabel. Ja. Hammergabel. So, Kuchen. Auch die 100. Sendung. Ich bin gleich fertig. Nächste Woche natürlich wieder das Norwölfe Radio in Normal an dieser Stelle. Dann wieder als Podcast. Ich gucke mal, dass ich aus dieser Nummer hier was rausgeschnitten kriege, dann auch wieder einen normalen Podcast zu machen. Das war natürlich anders gedacht bei der ganzen Sache und je nachdem, was Facebook uns erlaubt, da auch einen Audioton mitzunehmen. Ich will jetzt nicht mit vollem Mund sprechen. Mhm. Ist okay, ich mach das schon. Mhm. Okay, dann bleibt von meiner Seite nur. Lenny sagt nichts mehr, macht's gut. Natürlich sage ich noch was. Wäre schlimmer, wenn ich nicht das letzte Wort hätte. Ne? Denn ihr wisst ja, was ich immer zum Schluss sage. Bleibt geschmeidig und denkt dran, nur der VfL. Hier, yeah, lecker Käsekuchen. Wölfe Radio, der VfL Podcast. Mit Lenny Nero.